Anhalter ins All. Von Douglas Adams. Hörspielbearbeitung aus dem Englischen. Walter Andreas Schwarz. Nächster Teil, ist das Universum noch zu retten? Erfahrene Gefährten dieser Geschichte wissen natürlich sofort, was dieses WOP bedeutet. Es zeigt die Landung der gefährlichen Cricket-Roboter an, die der silbernen Querstange nachjagen, die zu ihrem Schlüssel noch fehlt. Auf der Party aber wussten die meisten Leute nicht, dass es um das Leben, das Universum und den ganzen Rest ging. Die Leute wussten gar nichts. Sie waren nur erstaunt, verblüfft, entsetzt, je nachdem, wo und in welcher Lage sie sich befanden. Jedenfalls erfasste plötzlich ein weißes Raumschiff die Party und hielt sie in grässlicher Umarmung fest. Es hatte sich offenbar in sie hineingebohrt, denn beide befanden sich in einer derart unglücklichen Position, dass sie auf höchst komische Weise unter völliger Missachtung ihres Gewichts durch den Himmel torkelten. Die Wolken stoben auseinander, die Luft jaulte auf und sprang ihnen aus dem Weg. Der ganze Himmel heulte und schrie vor Wut über dies alles und rüttelte den Boden mit Schockwellen. Und plötzlich, wie es gekommen war, entschwand das weiße Raumschiff. Fuup, machte es und weg war es. Die Party wusste nicht, wie ihr geschah. Sie kam nun völlig aus dem Gleichgewicht, kullerte auf ihren Schwebedüsen bald hier, bald dorthin, wollte sich aufrichten und richtete sich aber zugrunde und drohte, tödlich verwundet unterzugehen. Spaßige Pirouetten konnten sie auch nicht retten. Je länger sie jetzt dem Boden noch auswich, desto gewaltiger musste die voraussehbare Bruchlandung sein. Drin standen die Dinge auch nicht gerade gut. Sie standen im Gegenteil hundsmiserabel schlecht. Und den Leuten war speiübel, und das sagten sie auch laut. Die Cricket-Roboter waren da. Einige begannen eine Diskussion über das Cricket-Spiel im Allgemeinen, aber andere setzten heftig dagegen, was hier geschehen war, habe mit dem normalen Spiel nicht das Mindeste zu tun. Nun, was ist an dem ganzen Cricket-Spiel normal? Das bedarf erst noch der Klärung. Früher ist ja mal behauptet worden, in unserer Galaxis würde allein auf der Erde Cricket mit CK und E, aber auch mit Doppel-K und I, also Cricket, geschrieben. Cricket also würde nur auf der Erde als ein ausgewachsenes Spiel bezeichnet, weswegen die Erde vielerseits gemieden würde. Aber das stimmt nur für unsere Galaxis, genauer gesagt für unsere Dimension. In höheren Dimensionen gilt nämlich die Ansicht, dass man auch ohne die auf der Erde geltenden Cricket-Regeln auskommen und deshalb spielen könne, wie man wolle. Und so spielt man dort nun schon seit Billionen von Jahren ein recht sonderbares Spiel des Namens brockianisches Ultra-Cricket. Offen gestanden ein scheußliches Spiel, sagt dazu der Reiseführer per Anhalter ins All. Aber es weiß ja auch jeder, der einmal in einer dieser höheren Dimensionen gewesen ist, dass da oben ein ziemlich widerlicher Haufen beisammen ist, der nichts als zusammengedroschen und fertig gemacht gehört. Was ja auch passieren würde, käme jemand endlich dahinter, wie man Raketen im rechten Winkel zur Realität abfeuert. Da die da oben sich an keine Regeln halten, ist es äußerst schwierig, Regeln überhaupt aufzustellen. Mit anderen Worten, es sind zu viele. Ein einziges Mal sind die Regeln des brockianischen Ultra-Cricket-Spiels in einem einzigen Band zusammengebunden worden. Die Folge war, sie erlitten einen Gravitationskollaps und wurden ein schwarzes Loch. Seltsam genug, je mehr die fanatische Spielbesessenheit in den höheren Regionen zunimmt, desto weniger wird es tatsächlich gespielt, da die meisten der am Wettbewerb teilnehmenden Teams sich in einem permanenten Kriegszustand befinden, und zwar wegen der Auslegung der Spielregeln. Und so ist es auch am besten, denn letzten Endes ist ein guter, handfester Krieg psychologisch weniger schädlich als ein in die Länge gezogenes brockianisches Cricketspiel. Soweit der Reiseführer per Anhalter ins All. Wie weit die Cricket-Roboter ihren unverschämten Raub der silbernen Querstange als brockianisches Cricketspiel getarnt hatten, blieb auch nach den heftigen Diskussionen auf der noch immer chaotisch herumtrudelnden Party ungewiss. Für Slotty Butfuss war das Thema auch völlig uninteressant. Er hatte andere Sorgen, nämlich so schnell wie möglich weg von der Party und den Cricket-Robotern nach. Fort, Tilgen, kommt schnell! Arthur! Wir würden doch gern noch bleiben und helfen, aber... Ja, aber es hilft nichts. Ich meine, wir können nicht, wir müssen weg. Wir müssen das Universum retten, verstehen Sie? Das Leben und den ganzen Rest, verstehen Sie? Es ist lebensnotwendig. Ja, das hört sich jetzt vielleicht nach einer faulen Ausrede an, aber es ist pure Tatsache. Was ist das denn hier, eine Flasche? Oh, gehört jemand diese Flasche? Ist sogar noch voll. Ich nehme sie mal an mich. Und Trillion! Dieses Paket Chips auch. Ja, haben Sie was dagegen? Danke. Trillion! Erkling, komm, wir müssen gehen. Wir haben tatsächlich die silberne Querstange geklaut, diese Cricket-Roboter. Komm, Trillion, wir hauen hier ab. Das Mädchen bleibt bei mir. Wir fliegen nach Valhall. Da ist eine Riesenparty im Gange. Da fliegen wir hin. Sie konnten mit uns... Hey, vielleicht hilft er auch noch ein Wörtchen mitzusprechen. Nein, komm, wir haben keine Zeit. Moment. Mit wem geht das Mädchen? Hm. Mit uns! Hab ich doch schon gesagt! Ja, nun mach dich bloß nicht breiter, als dein Mäntelchen hier ist. Sonst winke ich mal kurz mit dem Arm. Dann fliegst du auch noch mal heil und sitzt Wotan auf dem Schoß. Du machst dich ganz schön stark, du Riese! Komm, der haut dich doch zusammen, lass den stehen! Das werden wir schon sehen! Slati, komm her! Der Junge ist ja lebensmüde. Schleppt hier schon mal mit. Willst du noch was, Riese? Ja, dich fertig machen. Aber nicht hier drin. Nein. Na, komm mit raus. Verzeih ich dir. Es blitzt zu Donnermann. Ja, nimm deine Hand mal ruhig mit. Da ist die Tür. Ich mach sie auf. Bitte, ich komm schon da. So, den sind wir los. Kommt, Slati, du hast das Teleportgerät. Wir hängen uns an. Nichts wie raus hier! Ja, ich weiß, ich bin ein Feigling. Sagt ja keiner. Jedenfalls lebe ich noch. Ich vielleicht nicht. Du bist ein Held. Hast den Donnergott bezwungen? Nein, ich habe ihn nur vor die Tür gesetzt. Den Rest hat die Schwerkraft besorgt. Und der wiegt ja einiges mitsamt dem Hammer. Hm. Trillion, tut es dir leid, dass du nicht nach Valhalla kommst? Ich weiß gar nicht, ob ich dahin wollte. Er war eigentlich ganz nett. Ja, aber strohdumm wahrscheinlich. An Safford Weevilbrocks kommt er jedenfalls nicht ran. Hm? Wo ist Safford denn eigentlich abgeblieben, Trillion? Trillion, ich habe dich was gefragt. Ja, vielleicht weiß sie es nicht. Oder sie will es nicht sagen. Setzt euch hin und lasst Trillion in Frieden. Edax, bitte kommen. Edax, ich verstehe nichts. Geht nicht. Jetzt soll ich dir mal was sagen? Vielleicht versteht er mich. Was? Wir müssen näher ran. Schreckliche Dinge sind im Gange. Edax, bitte wiederholen. Schreckliche Dinge sind im Gange. Ende. Das ist uns auf der Party alles ganz schön daneben gegangen. Wir haben zu viel Zeit vertrödelt mit dem Donnergott. Wir hätten die Roboter gleich verfolgen müssen. Unsere einzige Hoffnung ist, dass es gelingt, die Roboter daran zu hindern, den Schlüssel ins Schloss zu stecken. Aber wie beim Himmel wir das schaffen, weiß ich nicht. Wir müssen wohl einfach dahin. Wohin? Da, wo sich das Schloss befindet. Kann ich gerade sagen, dass mir die Idee gefällt. Wird wahrscheinlich das Ende sein. Oh. Und das ist alles wegen diesem Donnergott. Wir hätten ihn auch mit hierher nehmen können. Wo ist denn Trillion geblieben? Der war eure dumme Streiterei zu langweilig. Na schön. Habt ihr meine Kartoffelchips? Er hat sie mitgenommen. Damit es hier im Informationsillusionszentrum nicht langweilig wird. Da ist sie nämlich. Und ich vermute, sie will versuchen, hinter ein paar wichtige Probleme der Galaxis-Geschichte zu kommen. Die Kartoffelchips helfen dir wahrscheinlich dabei. Der Planetoid, der seine ewig einsame Bahn um das eingeschlossene Sternsystem von Cricket zog, war kaum eine Meile breit und es war nicht so leicht, unauffällig dort anzulegen. Doch Slatibartvas, selbst erfahrener Planetenbauer, fand eine kleine Klippe, auf deren Gipfel sein Sternschiff Bistromat ins konkrete Dasein flimmerte. Seiner Besatzung war sogleich klar, dass sie gerade noch rechtzeitig gekommen war, um Augenzeuge eines nicht mehr aufzuhaltenden historischen Ereignisses zu werden. Nicht klar war ihnen, dass sie zwei sehen sollten. Sie standen im kalten Wind, einsam und hilflos am Rand der Klippe und beobachteten die emsige Geschäftigkeit. Keine 100 Meter unter und vor ihnen durchfurchten in bizarren Bögen Lichtbündel die Leere. Sie starrten staunend in das die Augen schmerzende Geschehen. Eine Felderweiterung ihres Raumschiffs ermöglichte ihnen dort zu stehen, indem sie sich wieder einmal die Anfälligkeit des Geistes zunutze machten, sich täuschen zu lassen und auf Tricks hereinzufallen. Die Probleme, von der winzigen Masse der Planetoiden nach oben zu fallen oder nicht atmen zu können, wurden einfach zu Pals, zu Problemen anderer Leute, über die im Reiseführer per Anhalter ins All so ausführlich berichtet wird, wie wir schon erwähnten. Dass den vier Beobachtern ihre Lage recht aussichtslos vorkam, ist verständlich. Und würden sie den risikolosen Entschluss fassen, sich unverrichtete Dinge auf und davon zu machen, so wäre auch das verständlich. Arthur Dent, der offenbar solche Gedanken in seinem nervösen Hirn wälzte, war sich nicht klar, was Ford und Slatibartvas dachten. Ich glaube, wir können hier nicht viel ausrichten. Nein. Schade, aber... Ich sag schon, Arthur, du willst, dass wir abhauen? Ehe Arthur Dent etwas zu seiner Verteidigung sagen konnte, nahm ein weiteres sensationelles Ereignis ihre Aufmerksamkeit völlig gefangen. Das weiße Kriegsschiff der Cricket-Roboter parkte zwischen düstergrauen Felsspitzen des Asteroiden und grellte bald im Bogenlicht auf, bald versank es völlig im Dunkel und schwenkten die Lichter um die Felszacken, so führten sie einen wilden Tanz auf. In dieser Szenerie erschienen die 11 weißen Roboter und trugen in feierlicher Prozession den Wicket-Schlüssel in die Mitte eines Kreises tanzenden Lichts. Der Wicket-Schlüssel war wieder zusammengebaut. Seine 5 Teile funkelten und glitzerten. Die stählerne Säule, Sinnbild der Macht und Stärke. Der arme Computer Marvin ließ dafür ein Bein. Die goldene Querstange, Sinnbild des Reichtums oder das Herz des unendlichen Unwahrscheinlichkeitsdrives. Die Plexiglassäule oder das agabutonische Zepter der Gerechtigkeit als Sinnbild von Wissenschaft und Vernunft. Die silberne Querstange oder Rory, der Preis für den sinnlosesten Gebrauch des Wortes Fuck in einem ernsten Drehbuch. Und schließlich die wiederhergestellte Holzsäule, Sinnbild für Natur und Geist oder die Asche eines verbrannten Torstabes als Sinnbild des Todes des englischen Crickets. Ach, dass man so hilflos ist. Wir haben keine Waffen. Wenn ich wenigstens meine Kartoffelchips hätte. Was macht denn Trillian so lange in dem Illusionszirkus? Wenn ein so kluges Mädchen wie Trillian sich in ein Informationsillusionszentrum begibt, so verdient das nicht nur jede Aufmerksamkeit, sondern man darf damit rechnen, dass sie aus den dort bezogenen Informationsillusionen großen Nutzen zum Vorteil des Unternehmens ziehen wird. Dass sie dazu das Paket Kartoffelchips mitnahmen, lässt auf keinen Fall den Schluss zu, man könne jedes größere Problem mit Kartoffeln lösen. Die Zeiten sind längst vorbei. Vor langen, langen Zeiten, ja, da gab es das irrsinnig aggressive Volk, die silastischen Waffenteufel von Striterax. Sie kämpften gegen jedermann und also auch gegen sich selber. Ihr Planet war eine einzige Ruine. Alle Städte waren mehrmals, mehrfach zerstört. Und zwar in einem Maße, dass sogar ihnen die Sinnlosigkeit permanenter Kriegsführung klar wurde. Und sie ein Gesetz erließen, dass jeder, der im Zusammenhang mit seiner Arbeit eine Waffe tragen musste, also Polizisten, Sicherheitsbeamte, Grundschullehrer und so weiter, dass diese Leute und andere der Überaggression Verdächtige täglich 45 Minuten lang auf einen Sack Kartoffeln einschlagen mussten, um so die überschüssige Aggression loszuwerden. Das bekam den Leuten sehr gut und nicht nur das, sie hatten Spaß dran. und sagten sich sehr bald, wozu die Kartoffeln erst in einen Sack füllen. Wir schießen einzeln auf sie. Das taten sie, hätten es aber besser nicht getan. Denn ihre Schießbegeisterung nahm bald dermaßen zu, dass sie auf alles Mögliche schossen und sehr bald darauf der schrecklichste aller Kriege, die jemals stattgefunden haben, das ganze Universum in wilde Panik versetzte. Diese kriegstobsüchtigen, silastischen Waffenteufel von Striterax waren das erste Volk, dem es gelang, einem Computer den verwirrendsten Schrecken einzujagen. Sein Name war Hakta, der größte im Weltraum schwebende Computer, der je gebaut worden war. Mit einem völlig natürlich funktionierenden Gehirn, von einer Vernunft sondergleichen Fantasie begabt und also durchaus imstande, die Sinnlosigkeit dieser Zerstörer zu begreifen. Das Unglück wollte es, dass Hakta in die Gewalt der Waffenteufel geriet, die ihn zwangen, die Waffe zu bauen, nach der, wenn sie abgefeuert ist, keine andere Waffe abzufeuern bleibt. Die Waffe der Ultima Ratio! Was heißt Ultima? Sieh in deinen scheiß Wörterbücher nach! Idiot! Verschwand und ließ den armen Computer schuften. Dann kam der Tag, an dem Hakta die Bombe des allerletzten Gefechts gebaut und den Zerstörern übergeben hatte. Die zögerten auch nicht lange und beschlossen das Ende aller Kämpfe, aus denen sie als Sieger hervorgehen sollten. Aber die Bombe explodierte nicht. Du Stümper hast uns betrogen! Wir werden dich fertig machen! Du Maschinenhirn! Was hast du dir dabei gedacht, hä? Uns zu veralbern, du hirnloses Ding! Eine nüchterne Überlegung. Die Bombe ins Treffen geführt, sodass sie nicht explodiert. Es aber scheint, als könne sie explodieren, erzeugt den gleichen Effekt, als würde sie tatsächlich explodieren. Kapiert? Halt doch das Maul! Deshalb ein kleiner Konstruktionsfehler, sinnvoll eingebaut, verhindert Massenvernichtung als Ultima Ratio. Kapiert? Wir werden dich pulverisieren, du Idiot! Sie waren dumm genug, das klügste aller Instrumente tatsächlich und buchstäblich zu pulverisieren. Und die fehlerhafte Bombe vernichteten sie auch. Dass es ihnen im letzten ihrer zahlreichen Kriege gelang, sich selbst in die Luft zu jagen, trug sehr zur Beruhigung der übrigen Bewohner des Universums und auch der Kartoffeln bei. Trillion war sehr bewegt von allem, was sie gesehen hatte. Und nachdem sie sich noch die Geschichte der Cricket-Bewohner vorgenommen hatte, verließ sie das Informationsillusionszentrum gefasst und mit klugen Gedanken. Sie fand ihre Gefährten nicht in hoffnungsvoller Stimmung. Sie waren vielmehr bestürzt darüber, dass der Asteroid, von dem aus sie die Roboter bei der unheimlichen Schlüsselzeremonie beobachteten, sich plötzlich auf die Staubwolke zubewegte, als habe ein übermächtiger Angler ihn an der Leine. Sie bewegten sich in ein endlos scheinendes Dunkel hinein. Wie lange diese unheimliche Fahrt dauerte, vermochten sie nicht festzustellen. Und als die Uhr plötzlich von einem grellen Lichtschub überfallen wurden, ging ihnen jedes Bewusstsein von Zeit und Raum völlig verloren. Ihre Augen fassten die Helligkeit nicht und ihre Sinne nicht, was sich nun vor diesen Augen auftat. Die Lichtexplosion schien von einem Block auszugehen, der sich etwa einen Meter aus dem Boden erhoben hatte, aus dem sich nun ein zweiter, dünner Block aus Plexiglas schob, der alle Farben des Regenbogens aus seinem Innern heraustanzen ließ, so als locke er damit den Gegenstand an sich, den die Roboter herbeitrugen. Die in den Block eingekerbten tiefen Rillen überzeugten sofort auch Arthur Dent, dass sie gleich hilflos zusehen würden, wie die letzte Handlung zur Befreiung der Cricket-Bewohner Erfolg geriet. Sie sahen das Wicked-Schloss, in das der Roboter nun den Wicked-Schlüssel schob. Majestätisch drehte sich das Schloss um seine Achse, ohne dass jemand Hand anlegte. Und langsam verwandelte sich der Raum. Mit einem Mal riss sich der Raum los, wie Todesstrahlen fuhr Licht aus allen Sonnen Crickets und blockierte die Sicht. Den hilflosen Zuschauern schmerzten und tränten die Augen. Ihre Ohren aber waren von dem Siegesgeheul der Cricket-Roboter betäubt. Okay. Okay. Die Lage ist wieder völlig unter Kontrolle. Und zwar ab sofort. Und zwar ab sofort. Verflucht nochmal! Mein rechter Kopf! Wer war das? Du Wahnsinnsschütze! Das war... mein rechter Kopf! Davon! Safford Babelbrooks! Was da so plötzlich und in rascher Folge geschah, entging nur Trillian nicht, die sich zuerst von dem Lichtschrecken erholt hatte. Safford Beeblebrocks, das kluge Wesen von Betelgeuse 5 mit 2 Köpfen und 3 Armen, war plötzlich wieder aufgetaucht. Jeder hatte geglaubt, die Roboter hatten ihn umgelegt, als sie mit ihrem Schlachtschiff in Saffords Raumschiff Herz aus Gold gestoßen waren, um die goldene Querstange zu rauben. Safford hatte sich gewehrt, aber sie hatten ihn getötet. Das heißt, sie hatten ihn eben nicht getötet. Und somit ist Safford Beeblebrocks der einzige Mann in der ganzen Galaxis, der einen gezielten Feuerangriff der gefährlichsten Roboter übersteht. Ob er allerdings auch diesen letzten Angriff überstanden hat, bleibt abzuwarten. Wenn er so am Boden zerstört ist wie das Schloss, das diese Roboter noch schnell in die Luft gesprengt hatten, ehe sie mit ihrem weißen Kriegsschiff verschwanden, dann wird die herbeigeeilten Freunde tiefe Trauer ergreifen. Das aber wollen wir nicht hoffen. Möge uns vielmehr Safford, der zweiköpfige, dreiarmige, noch recht lange erhalten bleiben. Und damit auf Wiederhören. Das war der 20. Teil von Douglas Adams' Per Anhalter ins All. Hörspielbearbeitung aus dem Englischen von Walter Andreas Schwarz. Es sprachen Rolf Beusen, das Buch, Felix von Manteuffel, den Donnergott-Bezwinger, Arthur Dent, Ingo Hülsmann, dieses Mal seinen streitbaren Freund Ford Prefect, Horst Bollmann, Slarty Bartfass, Cornelia Boje, die kluge, kluge Trillium, Edgar Hoppe, der hammertragende Donnergott. Matthias Ponier, die allwissende Computerstimme. Jörg Rathjen, der kriegsgierige Waffenteufel. Peter Lieg, der Universalcomputer Haktar. Und last, not least, Matthias Fuchs, der Dauerheld. Safford Beeblebrocks. Roland Seiler pflegte den hochqualifizierten Ton. Regine Schneider sorgte mit schnittsicheren Händen für den fehlerfreien Ablauf des Geschehens. Milena Meitz handelte als Aufnahmeleiterin mit viel Übersicht. Regie immer mal wieder Hartmut Kirste. Musik Frank Duval.